Ja, wir haben heute Donnerstag, den 4. April 2024. Alle herzlich willkommen, die sich eingeschaltet haben. Nun, wir müssen ein paar Fäden verknüpfen. Deswegen melde ich mich heute mal. Ja, es ist ja jetzt doch, es sind einige Dinge passiert, wo man wirklich darauf zu sprechen kommen muss. Und vor allem an Stellen, wo man es kaum vermutet hätte. Was hat zum Beispiel diese Hafenbrücke von Baltimore zu tun mit Michelle Obama und anderen? Also, da wachsen einfach Dinge zusammen. Auf ganz merkwürdige Art. Unorganisch. So wie man es nicht erwarten würde. Und vielleicht doch hätte erwarten können oder müssen. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Also, was sehen wir derzeit? Ja, wir sehen die Phase, wo die Verschwörungstheorien aufgehört haben und die Kriminalfälle begonnen haben. Und schon passiert genau das, was man in den, ja, Fällen von Kriminalfällen immer wieder dann merkt und erwartet, zumindest wenn man mit der Rechtspflege in irgendeiner Form befasst ist, dann gibt es da Geplapper. Oder sagen wir mal so, im Frühjahr zwitschern die Vögel. Auch die Galgenvögel zwitschern, insbesondere dann, wenn man sie erwischt hat. Das Gezwitscher war schon deutlich hörbar in dem Moment, wo das mit dieser Stadthalle Krokus in Moskau passiert ist, weil völlig ungefragterweise und völlig unnötigerweise dann westliche Outlets, westliche Politiker, westliche wichtige Personen sofort unisono gesagt haben, ja nein, wir waren das nicht, nein. Und übrigens die Ukraine auch nicht, nein. Irgendetwas scheint Angst auszulösen, ne? Wir kennen das ja von Asterix und Obelix, dieses Piratenschiff, oben sitzt einer im Mastkorb und sagt, die Gallier. Meistens in wärmeren Gewässern, da ist also nicht die Gefahr von irgendwelchen Hinterquartieren auf Grundeis, aber zumindest hat man den Eindruck, dass in dieser Moskauer Angelegenheit genau das so passiert ist. An einer ganz anderen Stelle, wo man es zunächst mal gar nicht erwartet hätte, passiert es ähnlich. Wir gehen jetzt einfach mal skalierende Menge runter und gehen in kleinere Fälle rein. Da ist ja immer noch diese Sache, und wie klein oder groß das ist, wird sich noch herausstellen, vielleicht größer als gedacht. Die Sache um den Rechtsanwalt Dr. Rainer Füllmich. Da hat sich ja jetzt auch Merkwürdiges ergeben. Da ist im Gerichtssaal geplappert worden. Und da kamen Sachen raus, nämlich, dass schon seit 2021 offensichtlich irgendwelche Behörden dahinter stecken und an Staatsanwalten, ja, Anweisungen gegeben haben, bis hin zum Konstruieren von Sachverhalten, um diesen Herrn Rainer Füllmich davon abzuhalten, zukünftig irgendwelche wichtigen politischen Ämter begleiten zu können oder überhaupt erhalten zu können. Man sollte ihn auch im puncto Corona-Untersuchung zum Schweigen bringen. Bei mir ist damals schon aufgefallen, als das ganz am Anfang war, mit den Untersuchungen gewisser akademischer Berechtigungen zum Handeln von diesem Herrn Dr. Osten, dass da plötzlich bei damals noch YouTube die Teilnehmerzahlen an diesen Live-Übertragungen vom Corona-Ausschuss zusammenbrachen. Das heißt, dass da irgendwelche Entitäten, oder vielleicht muss man jetzt im Falle der Charité Quantitäten sagen, möglicherweise da Einfluss ausgeübt haben und schon damals manipuliert wurde, um zumindest die Zuhörerzahlen zu drücken, um den Eindruck zu erwecken, das sei alles nur von peripherer, wenn überhaupt von Bedeutung. Und es zeigt sich immer mehr, dass das sehr wohl von Bedeutung ist. Denn immerhin, mal wieder, Deutschland in der Mitte all des Geschehens. Wir reden ja von Holocaust-Zahlen, ja, wir reden ja von vorsichtig geschätzten 20 Millionen Toten, die bei dieser Aktion, die von diesem Dr. Osten da ausging, entstanden sind im Gefolge und von 2 Milliarden plus Geschädigten. Naja, und das sind schon Zahlen, die sich da sehen und hören lassen müssen. Wenn man mal betrachtet, Bäume sind ja oben grün, zumindest in der etwas wärmeren Jahreszeit und in den anderen Jahreszeiten und weiter unten sind sie braun. Und wenn man jetzt mal von unserer grünen Epoche weggeht, ein bisschen rückwärts geht, bis man auf diese etwas dunklere Farbe trifft, da war ja die Rede von 6 Millionen. Und das ist ja deutlich höher. Das ist ja deutlich höher. Und man sieht, wie bedeutsam diese Größenordnungen da sind. Und kaum stellt da einer, wie der Herr Dr. Rainer Füllmich, da die richtigen Fragen und dann wird er unter Beschuss genommen, zunächst einmal nur mit irgendwelchen Zahlen, die bei irgendwelchen Kanälen unter YouPubs da auftauchen. Aber jetzt ist er ja im Gefängnis. Und da hat man tatsächlich Dinge konstruiert. Und scheinbar sind da irgendwelche Anwälte involviert, die jetzt aber auch nicht mehr sich so sicher sind und anfangen zu plappern. Und ähnlich ist das auch zu sehen, dieses etwas aufgeregte Telefonat zwischen einem Beamten des National Transportation Safety Boards, NTSB, in den Vereinigten Staaten und dem Verkehrsminister Pete Buttigieg. Der schreit in besorgter Manier diesen NTSB-Ermittler da an. Unbemannt? Keine Brückenbesatzung? Das ist ja nicht möglich, also verbreiten Sie das nicht weiter. Vergessen Sie im Grunde, dass Sie das erwähnt haben. Und der andere sagt dann, es ist nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich, es wurde keine Besatzung von der Dali abgezogen. Und der Buttigieg sagt dann, beachten Sie, was ich gesagt habe. Gerüchte bringen Menschen in Schwierigkeiten und mit Menschen meine ich Sie. Also da sind auch einige Dinge nicht ganz so gelaufen, wie man sie hätte, wie man sie gewünscht hätte. Und Aufregung, Aufregung, Aufregung. Gerade wenn man in diese Baltimore-Francis Scott Key Bridge-Geschichte reinguckt, dann merkt man, dass hier der tiefe Staat seine Fingerabdrücke überall hat. Überall. Und ich habe schon mal gesagt, dass es wahrscheinlich so ist, dass die Weißhüte das Ding getriggert haben. Jetzt muss man sich Gedanken machen, wie haben die das getriggert? Nun, das haben die ganz einfach gemacht. Die haben in diese aufgeregte Hühnerstall-Situation mittlerer und unterer Beamter, wie zum Beispiel diese National Transportation Safety Board Geschichte, einfach ein Schreiben reingeschickt. Und dieses Schreiben, das liegt mir hier vor, allerdings ziemlich stark geschwärzt, also es erinnert so ein bisschen an die Ostereier vom RKI. Und da ist eine Passage aber frei lesbar, und das ist die, wo drinne steht: Lassen Sie mich starten mit einer simplen Frage oder mit einer simplen Lektion. Wie nennt man es, wenn ein Krimineller einen unschuldigen Menschen dazu anleitet, eine Straftat zu begehen und die unschuldige Person dieses auch durchführt? Antwort: Ein Straftatbestand, ein Kriminalfall. Und dann fährt das Schreiben weiter. Sehen Sie das? Lassen Sie uns tiefer in diese Sache hineinleuchten, okay? Was, wenn die unschuldige Person nicht gewusst hat, dass es eine Straftat war? Nun, es bleibt immer noch eine Straftat. Was ist, wenn der erste Kriminelle selbst nicht gewusst hat, dass es eine Straftat war? Also der, der den Unschuldigen angestachelt hat. Nun, dann ist es immer noch eine Straftat. Was ist, wenn die unschuldige Person nur ihren täglichen Job, ihre tägliche Arbeit verrichtet hat? Ja, dann ist es immer noch eine Straftat. Was ist, wenn der Kriminelle und die unschuldige Person, das ist die zweite kriminelle Person dann, beide nur ihren Job, ihre Arbeit gemacht haben? Oder sogar professionelle Offizielle waren. Nun, dann ist es immer noch eine Straftat. Und möglicherweise mehr. Und was ist, wenn der erste Kriminelle mit vielen Straftaten davongekommen ist? Ja, das ist immer noch eine Straftat. Jetzt wird es schwerwiegender. Vielleicht ist da ein krimineller Habitus involviert. Was ist, wenn da offizielle Beamte involviert sind? Vielleicht sogar zwei oder drei, die als Mittelsmänner oder Drahtzieher zwischen dem ersten Kriminellen und der unschuldigen Person stehen. Ja, das ist immer noch eine Straftat, aber jetzt wird es zur Verschwörung. Und was ist, wenn die Person, die die Straftat verübt, letztlich sogar durch einen Eid gebunden ist als offizielle Persönlichkeit? Und wie mit diesem Schreiben jetzt geschehen, informiert wurde über die Natur der Straftat und immer noch sich weigert, das Ganze einer Besserung, einer Heilung, einer Aufdeckung zuzuführen, nun dann ist es nicht nur eine Straftat, sondern Verrat. Was ist die Strafe für Verrat? Nun, das steht in diesem Schreiben drin. Und in den geschwärzten Zeilen sind immer mal wieder ungeschwärzte Lücken zu finden. Und da steht drin, ganz oben in der Titelzeile, dass das eine Operation ist und das Ganze einen mehr oder weniger offiziellen Anstrich hat. Und die Überschrift, immer noch eine Straftat, still a crime. Und in den übrigen Zeilen, da viele Schwärzungen sind, taucht zwischen den Schwärzungen ab und an der String Space Force auf. Ohoho. Erinnern wir uns, was diese Space Force ist, und das hat sich sicherlich auch in den Vereinigten Staaten und ganz besonders unter Beamten der mittleren Ebene durchgesprochen. Das ist diese militärische Einheit, die Donald Trump schuf, wo man ihn damals noch ausgelacht hat, hahaha, weil er ihnen denn das Emblem gegeben hat, das so ein bisschen nach Raumschiff Enterprise ausgesehen hat. Und alle haben gelacht und haben ihn für dumm erklärt und für kindisch oder kindlich. Und keiner hat gemerkt, dass damit eine militärische Einheit geschaffen wurde, die ermitteln kann. Das heißt, das ist eine militärgeheimdienstliche Einheit. Und die kann nicht nur ermitteln, sondern auch im Land ermitteln, weil sie nicht, und das hat der Kongress einfach vergessen zu machen, in all seinem Lachen und über den Trump sich spöttisch äußern. Sie haben diese neu gegründete militärische Einheit nicht unter das Posse Comitatus-Gesetz gestellt. Und damit konnten die ganz legal im Land ermitteln. Spionieren, abhören, anzapfen, mitschreiben, alles Mögliche. Und jetzt kommt, und ich vermute mal, dass dieses Schreiben irgendwas mit diesen Space Force-Leuten zu tun hat, jetzt kommt an Leute, an Beamte in der mittleren Führungsebene von Hafenbehörden, von Straßenbehörden, von, ja, da wurde also auch ein Vertrag gegeben an eine Wartungsfirma und viele gemeinnützige Organisationen und Firmen hängen da mit dran an dieser Brücke. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber wenn ihr das nachrecherchiert und dann stellt ihr fest, dass da zum Beispiel aus dem militärisch-industriellen Komplex, die müssen ja auch dafür Sorge tragen, dass wenn zum Beispiel Leute schwer behindert werden durch irgendwelche Kriegshandlungen, dass sie die hinterher dann weiterbilden, sodass die mit ihrer Blindheit oder mit ihrer sonstigen Behinderung zurechtkommen. Und solche Weiterbildungs- und Versorgungsorganisationen hängen damit an der Brücke dran. Zum Beispiel Videoüberwachung kannst du ja natürlich auch von einem Amputierten machen lassen. Und die sind dann in diesen Organisationen mit drin. Und solche Organisationen tauchen da rund um diese Brücke und um diese Hafengeschichte mit auf. Und an diese Leute, oder beziehungsweise an die mittlere Führungsebene, das sind dann in diesen Firmen und in diesen Organisationen dann meistens die Oberen, ähnlich wie in der Schule, der Direktor. Der Direktor ist zwar in der Schule der Höchste, aber wenn man das Bildungsministerium bis hoch in die Regierungsebenen mit dazu zieht, ist das eher die untere bis mittlere Führungsebene im Bildungssektor. Und so muss man das verstehen. Also die Direktoren und die Führungskräfte in solchen Firmen und in solchen Behörden rund um dieses Hafengeschehen und deren Sicherheit und um dieses Brückengeschehen und deren Sicherheit und Wartung und so weiter, die sind angeschrieben worden mit diesem Schreiben. Und dann sind die nervös geworden und dann haben die sich überlegt, was sie machen. Und dann hat man offensichtlich irgendeine Sache über den Zaun gebrochen. Zunächst mal ist ja klar, wenn jeder da so einen Brief kriegt und dann rufen die sich gegenseitig an und fragen, hast du auch sowas gekriegt und bla bla, und dann wird da ein riesen Gequatsche und Gezwitscher über die Telefonleitungen gehen. Und das kriegt ja die Space Force auch mit. So, und dann haben die sich verabredet, ja, was machen wir? Und dann haben sie weiter oben gefragt und die haben dann gesagt, ja, wir hatten ohnehin vor, diese Bridge da abzubrechen. Das ist ja sowieso eine Brücke mit einem furchtbaren Namen, das ist ja der Autor der Nationalhymne der Vereinigten Staaten von Nordamerika, also The Star-Spangled Banner, das ist der Titel von diesem Ding. Und den müssen wir wegmachen, das gehört mit zu dieser Cancel-Culture-Geschichte. Und diese Brücke sollte ja eh neu gebaut werden und wir wollen die alte warm abbrechen als eine Art Versicherungsbetrug. Und dann macht das, dann tun wir das halt auf das Datum fallen lassen, da was da kam. Und nehmen ein Schiff aus dem Hafen und lassen das gegen einen dieser Pylone da rammen. Und dann wird schon jeder denken, die Brücke ist durch einen Unfall eingestürzt. So. Und jetzt wurde das Schiff da auserkoren, diese Dali. Und die hatte ja noch schönerweise einen ukrainischen Kapitän und ich glaube einen indischen Maschinisten oder ersten Offizier. Und dann hätte man sogar noch irgendwelchen Leuten im Ausland, vor allem der Ukraine, in die Schuhe schieben können oder einem BRICS-Land, wie zum Beispiel Indien. Das sind die ganz Bösen, diese BRICS-Backsteine da. Und dann ist dieses Schiff auch pünktlich losgefahren und hat auch genau zum verabredeten Zeitpunkt nachts um 1.28 Uhr den südlichen Pylon da gerammt. Und die Brücke wurde dann mit, ich glaube, es sind 16 Thermitsprengungen in sich zusammengeklappt. Das ist ja, wenn ihr mal guckt in Google und schaut mal nach zerbombten Brücken aus dem Zweiten Weltkrieg, das sind auch Stahlträgerkonstruktionen, ähnlich wie die, die da gesprengt wurde. Aber wenn da ein Pylon weggebombt wurde, dann ist die Brücke einfach so plumps ins Wasser gefallen und die ganzen Stahlträgerkonstruktionen, also das sind diese freitragenden Teile da zwischen den Brückenpfeilern, die sind nicht durchgebrochen, die sind nicht auseinandergebrochen wie eine Modellbrücke von einer Märklin-Eisenbahn, sondern die sind einfach voll und ganz ins Wasser gefallen und da liegen sie rum und man konnte sie dann hinterher mit schwerem Hebegerät wieder hochziehen, neuen Pylon drunter und das Ding stand. Also da ist nicht das Ganze in, wer weiß wie viele Stückchen da zerbröselt, wie diese Francis Scott Key Bridge. Also die haben die mit Thermitsprengungen in kleinere Teile zersägt und geschnitten und deswegen ist die auch so rapide da eingestürzt. Und jetzt liegt sie unten auf dem Grund und versperrt den Hafen. Und was die Schwarzhüte allerdings nicht gewusst haben, ist, dass man offensichtlich den ukrainischen Kapitän von der Dali und diesen indischen First Officer oder Maschinisten rechtzeitig irgendwie entweder verhindert hat, da auf das Schiff zu kommen. Und damit ist dieses Schiff ferngesteuert, von den Schwarzhüten ferngesteuert losgefahren und hatte gar keine Besatzung auf der Brücke. Und jetzt versteht ihr auch dieses Gespräch, was ich vorhin vorgelesen habe, zwischen diesem Offizier der Nationalen Hafen- und Transportsicherheitsbehörde und dem Verkehrsminister Pete Buttigieg. Ja, also der hat natürlich am Rad gedreht. Die wollten das der Ukraine und den Indern in die Schuhe schieben. Und jetzt war da keiner auf der Brücke von denen, die sie da auserkoren hatten. Denkt mal an das Papier von der Rand Corporation, die schon 2022 gesagt haben, Leute, ihr müsst aus der Ukraine euch zurückziehen. Ja, der Westen hat keine Chance, diesen Krieg gegen Russland zu gewinnen. Das wusste dieser Think Tank, diese Denkfabrik Rand Corporation schon lange und haben schon lange inoffiziell und immer stärker offiziell werdend da der amerikanischen Regierung den Rat erteilt, sie sollen sich gefälligst aus dieser Sache da rausziehen. Und die wollten das jetzt machen und wollten diese Dali dazu nutzen, der Ukraine das in die Schuhe zu schieben und dann zu sagen, ja guck, zieht her, wir liefern den Waffen und die machen unsere Industrie und unsere Transportwege kaputt. Ähnlich wie Nord Stream, das war ja auch so ein Ding. Das hat man ja auch versucht, der Ukraine in die Schuhe zu schieben. Das hat ihr System. Man will raus aus der Ukraine und will das irgendwie argumentieren können und deswegen hat man also diese Sachen da gemacht. Jetzt ging das aber nicht, weil der Kapitän plötzlich nicht an Bord war. Der war irgendwo anders, wahrscheinlich hat er auf dem Klo gesessen, weil man ihm irgendeine Dosis Rizinusöl in den Tee geschüttet hat. So, aber was hat das Ganze jetzt mit Michelle Obama zu tun? Also zunächst mal ist diese Hafengeschichte Baltimore. Schaut mal, was die Mason-Dixon Line war. Das war also in dem Bürgerkrieg der USA die Trennlinie zwischen Norden und Süden, also der freie, industriell hochentwickelte Süden und die Plantagenbesitzer, im Norden, Entschuldigung, also die freien, industriell hochentwickelten Staaten im Norden und auf der Südseite die in Abhängigkeit von der City of London sich befindlichen Plantagenbesitzer im Süden, die haben dann Bürgerkrieg gemacht, das war auch eine Art Schwächung der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Man hätte sie gerne in die Knie gezwungen und wirtschaftlich und vor allem finanziell abhängig gemacht und zerspalten. Aber das hat nicht funktioniert. Und damals war diese sogenannte Mason-Dixon Line die beschworene Grenzlinie zwischen den beiden Parteien. Nord und Süden. Und naja, da spielt auch Baltimore eine ziemliche Rolle. Und wenn man sich jetzt das Ganze mal wirtschaftlich anguckt, ist diese Mason-Dixon-Line wieder neu aufgeflammt als Grenzlinie, nämlich durch diese gesprengte Brücke. Der ganze Handel zwischen Norden und Süden, der findet nicht mehr statt. Und die Energieversorgung wird zusammenbrechen und die Energieversorgung wird vor allem, das wird ja nicht einfach so sein, dass man ab heute plötzlich gar nichts mehr kaufen kann an Sprit oder an Flüssiggas oder irgendwelchen Gütern. Aber das wird teurer und immer teurer und dann ist es, wie soll man sagen, ein schrittweiser, gradueller, langsamer Niedergang, der irgendwann die Wirtschaft derart stranguliert, dass sie zusammenbricht. Und dann gehen die Märkte runter. Damit meine ich jetzt die Aktienmärkte. Und das ist geplant. Das sieht man ja schon an den Abverkäufen wichtiger Leute wie Bezos und wie heißt dieser Fakebook, kleine Kacker da, ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall, die verkaufen also zu 100 Millionen Dollar schwere Aktienpakete, weil sie wissen, dass da irgendwas geplant ist. Und das war der Auftakt. Ja, diese Baltimore Bridge war der Auftakt zum wirtschaftlichen Niedergang. Und man will natürlich nicht haben, dass das der eigenen Regierung, vor allem nicht die von Joseph Robinette Biden, auf die Füße fällt, weil dann würde es ja auch der Partei auf die Füße fallen. Was die vorhaben ist, diesen Joseph Robinette Biden aus dem Feld zu räumen und durch eine andere Person der Demokratischen Partei zu ersetzen. Und meine Wahl fällt da auf Michelle Obama. So. Das ist aber eine Vermutung, ja? Und die Vermutung nähert sich dadurch, dass also auch immer wieder im Fernsehen und öffentlichen Printmedien gezeigte Umfragen nicht nur darstellen, wie Trump gegen Biden steht, stimmenanteilmäßig, also Prozente, sondern auch gegen Michelle Obama. Warum sollten die plötzlich das einführen, dass man also bei allen Umfragen nicht nur Werte Trump gegen Biden, sondern auch Trump gegen Obama da anzeigt. Das lässt mich vermuten, dass da was geplant ist und dass man das also in den Mainstream, in die Köpfe reinbringen will und da so eine Art Priming jetzt stattfindet. Aber dann darf das der Partei nicht auf den Fuß fallen. Ja, der wirtschaftliche Niedergang muss dann auf ein Ereignis zurückgeführt werden können, was nichts mit der Demokratischen Partei, also mit den Linken da zu tun hat. Und dazu sollte diese Brückensprengung dienen. Das sollte also überall als Unfall gesehen werden und vor allem als eine Art Unfall, die, wenn es dann wirklich eben kein Unfall mehr ist, dann kann man es den Ukrainern und den Indern in die Schuhe schieben und sagen, die haben da einen Anteil dran. Aber das ist jetzt alles geplatzt. Man hat kaum ein paar Stunden rumgehabt und dann war das schon nicht mehr ein Unfall, sondern dann haben die Leute gesagt, das sind Thermitsprengungen. Und das Schiff ist ferngesteuert gewesen, das konnte man sehen an Stromausfällen und bla. Und man hat auch gesehen, wie das Schiff also eine ganz, ganz enge Rechtskurve macht, um diesen einen Schutzpfeiler da rumzukommen, um überhaupt den Pylon treffen zu können. Und den hat es noch nicht mal wirklich frontal getroffen, sondern nur gestreift und da würde normalerweise gar nichts passiert sein. Null, gar nichts. Das war nur deswegen möglich, weil die Brücke gleichzeitig gesprengt wurde und dann einfach dem Schiff aufs Vorderdeck fiel. Also mal wieder eine Riesenshow. Das heißt, innerhalb von wenigen Stunden war das kein Unfall mehr, sondern irgendeine Straftat, eine Aktion, irgendeine Operation. Und die lief dann auch noch so grottenfalsch schief, weil jetzt plötzlich die notwendige Besatzung nicht da war. Dass das Schiff, das sollte ja nicht als gekapert und cybergehackt da rumfahren, sondern das sollte ja zunächst mal so aussehen, als ob der böse, böse ukrainische Kapitän das mit Absicht gemacht hat. Jetzt war der aber gar nicht da. Und der erste Offizier auch nicht. Das heißt, jetzt hat man niemanden, um denen das in die Schuhe zu schieben. Und das ist natürlich eine große Katastrophe für den Diebenstaat. Damit bricht das ganze Narrativ schon von vorne an in sich zusammen. Und mit dem Michelchen Obama, na, das wird jetzt gefährdet. Weil jetzt auf einmal kann man immer sagen, ja, das war dieser Unfall, weil der kein Unfall ist, sondern das war eine geplante Aktion des Diebenstaats. Und dann heißt es ja, und die Wirtschaft geht jetzt kaputt, weil ihr da die Brücke gesprengt habt und einen Versicherungsbetrug vorhattet oder noch Schlimmeres. Ja, und man sieht, wie die Weißhüte einfach nur dadurch, dass sie, und ich sage das jetzt im übertragenen Sinne, das kann auch ganz anders gewesen sein, indem sie dem Kapitän an der richtigen Stelle ein bisschen Rizinus in den Tee gekippt haben, den verhindert haben, auf der Brücke zu sein, und schon bricht das ganze Narrativ zusammen. Man hat an einer Stelle ganz einfach und ohne großen Aufwand, mit minimalem Einfluss, jemanden aus der Kette rausgenommen und schon geht das ganze Narrativ in sich zugrunde. Also die Weißhüter haben das getriggert, haben auch das Gezwitscher auf den Telefonen veranlasst, dann konnte man wissen, wann die da was machen. Und dann hat man einfach, wie gesagt, Kapitän und ersten Mat da rausgezogen und plötzlich war das Schiff führerlos. Und dann war es natürlich kein Unfall mehr. Naja, und als nächste Aktion kommen dann diese ganzen Harfenangriffe. Mit Harfen meine ich HARP, also dieses High Altitude Auroral Research Project HARP. Und damit macht man ja normalerweise Erdbeben. Und jetzt haben wir eins gesehen in Japan und eins gesehen in Taiwan. Also ich weiß nicht, wo da geübt wurde und wo dann da wirklich zugeschlagen wurde. Also zunächst mal hatte ich gedacht, dass in Taiwan ist ein bisschen zu tief. Ich glaube, da waren 72 Kilometer Tiefe angegeben. Aber da bin ich mir auch nicht mehr so ganz sicher, ob die nicht inzwischen auch Dinge haben, die vielleicht ein bisschen tiefer ansetzen können. Müssen wir abwarten und auf uns zukommen lassen. Allerdings, wir sehen, dass der tiefe Staat noch Zähnchen hat und dass das eben nicht so einfach ist. Muss man auch auf Deutschland betrachten. Wir sind hier zwar kein Erdbebengebiet, aber wir haben die Eifel und das sind Vulkane und die kann man zünden mit solchen Waffen. Deswegen ist es so, dass in Deutschland alles sehr, sehr, sehr verdeckt abläuft. Und das ist ein Schutz für uns alle. Denn würde der tiefe Staat die Lunte riechen, was da wirklich im Untergrund passiert? Ich denke jetzt auch mal wieder an diese Abhörgeschichte mit den Taurus-Flugkörpern. Würde der tiefe Staat, ja, dann würde der versuchen, dieses völkerrechtliche Subjekt Deutschland zu zerstören. Weil dann hätte er keine Gefahr mehr. Ansonsten, wie gefährlich Deutschland eingeschätzt wird, sieht man ja an den beiden Weltkriegen. Und was für ein Aufwand mit der UNO und dergleichen betrieben wird, alle Staaten dieser Welt gegen Deutschland zu positionieren und Deutschland unten zu halten. Also wir scheinen für diese Leute furchtbar gefährlich zu sein, aus irgendeinem Grund, den wir vielleicht noch gar nicht so richtig sehen und verstehen. So, das soll's für heute gewesen sein. Recherchiert bitte. Glaubt nicht immer nur mir. Und ich weiß, dass da vielleicht der eine oder andere sagt, das finde ich sehr beruhigend, da zu hören und so weiter. Aber die sollten auch einige von euch nachrecherchieren. Einfach euch auch Gedanken darüber machen. Denn eine einzelne Person kann sich natürlich auch irren. So, alles Gute wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.